Ein Zwerglein hängt im Walde ganz still und stumm. Es hat ums Purpurhälschen ein Stricklein drum. Sagt mir mal, das Zwerglein sein, das da hängt im Wald allein, mit dem blass und blau gefärbten Köpfelein.